Abschnitt 1 aus Der gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Carsten. Der gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken von Roda Roda. Der gemütskranke Husar. Oberleutnant Otto Bägi von Forgatsch Husaren war nicht immer so, wie er jetzt ist. Beileibe. Er soll ja noch kurz vor der Korpsschule die berühmte Husarenprobe bestanden haben, in 3 Stunden 3 Meilen zu reiten, 3 Flaschen zu trinken und 3 Weiber zu lieben. Aber dann kam's über ihn. In Moshti Mali, einem ostgalizischen Neste, verschaute er sich vor lauter Langeweile in eine Schlachtzietzentochter, die 2 Millionen Mitgift haben sollte. Als es sich herausstellte, dass alles purer Schwindel sei, wurde Otto Bägi gemütskrank und bekam ein eigentümliches, cholerisch-phlegmatisch-melancholisches Temperament. Er konnte stundenlang am Dniest sitzen und den Papierschiffchen nachblicken, die er aus den Mahnbriefen Hirsch-Baruch-Leimtiegels gemacht hatte. Wenn eines um die Ecke schwamm, ohne zu kentern, stahl sich in Otto Bägis Züge sogar ein leichter Schimmer von Freude. Ansonsten befleißigte er sich eines frommen, ergebungsvollen Wandels. Nur einmal in jedem Vierteljahre sprang er aus diesem ekelhaften Dasein mit einem Satze heraus und kaufte sich im Hotel de Paris von Moshti Mali eine sanfte Berauschung. Hier und da pausierte er ein Quartal, dann trank er sich am Schlusse des nächsten 2 Berauschungen auf einmal an. Es ist kein Fall bekannt, dass ein Mensch dieser Sorte lange bei Forgatsch-Husaren geduldet worden wäre. Tatsächlich stand sein Name bald genug unter den Transferierten im Verordnungsblatt. Otto Bägi zog das große Los, er kam nach Budapest. Seit langem zum ersten Male hatte er 2 Termine absichtlich verstreichen lassen. In Pest, im heimatlichen Pest, da wollte er alles nachholen. Gleich am ersten Abend, solange er noch frei von den Fesseln des neuen Truppenkörpers war, wollte er jung werden, aufleben, das Oberste zu unterst kehren, eine Ergänzung zu sich selber sein. Als er gegen 1 Uhr nach Mitternacht in das Extrazimmer bei Sixsei eintrat, wo die Zigeuner so schön spielen, da wusste er, dass er auf dem Wege sei, sein Ziel zu erreichen. Sein Blick fiel in den Spiegel gegenüber. Der Zivilist Otto Bägi, der ihn daraus begrüßte, das war der gesuchte andere Mensch, die Ergänzung zu sich selber. Jeder Zoll ein junger Großhändler aus der Provinz, der seine Frau daheim gelassen hat. Der Kellner kam und wollte fragen, doch das Wort erstarb ihm auf den Lippen, als er Otto Bägi ein Auge verkneifen und an der Zigarre saugen sah. Hurtig mit Donnergepolter brachte er den eisigen Kübel. Zigeuner und Raben haben feine Witterung. Der Primgeiger stellte sich wortlos hin und fiedelte, »Gsak egi jeb lerni van avilagon«, »Nur ein einzig Mädel auf der Welt ist's, das mir vom Herzen wohlgefällt.« So traurig und so kokett, dass dem armen Großhändler fast die Tränen gekommen wären. War's doch just seines Freundes, des Husaren Leiblied. Der Großhändler schlenkerte das Taschentuch in der Luft, tanzte sitzend Chardas im langsamsten wiegenden Laschuk-Takt. Dann wurden die Zigeuner frischer, der Großhändler auch, und »Euer Wohlgeboren müssen einmal geruht haben, bei einem Reiterregiment zu dienen«, rief der Primasch. »Warum, Zigeuner?« »Hät, weil euer Hochwohlgeboren belieben, großartig zu tanzen«, und sie spielten »Megi Agosisch«. Auf der Donau, auf der Theiß und auf der Marosch geht ein Schiff hinab nach Capo Schwarosch. Droben sitzt der Maschinenführer, und er lenkt das Dampf, wohin das Schiff soll, Farosch. 3-mal hot geschlagen, der Amsel, die Amsel, das Amsel. Mir konn nix befehlen, der Richter, die Richter, das Richter. Mir befiehlt nur Ferenc Josef, mein König. Ihm muss exerzieren, ihm muss salutieren. Infanterist, Kanonier und Husar. Hei, das war ein Leben. Niemals sterbe ich, rief Hortobägi, denn das, was sie da spielten, ja, das war aller Hortobägis anderes lustiges Leiblied. Es gibt ein gewisses Stadium bei Husaren, wo sie Einkehr in sich halten und allein sein wollen. Eine Gemütskrankheit ändert nichts daran. Hortobägi war soweit, hielt Umschau im Zimmer und gewahrte die Anwesenheit zweier älterer Herren. Das tat ihm weh. Aber er wollte zuerst versuchen, sie in aller Güte ans Heimgehen zu mahnen. Er nahm seinen Kübel in eine Hand, den Schnurrbart des Primgeigers in die andere und segelte auf die beiden Herren los. Sie standen artig auf und stellten sich irgendwie vor. Hortobägi mochte nicht an Lebensart zurückstehen, riskierte auch eine Verbeugung und sagte einfach »Kraliki«. »Wohl ein Verwandter des Finanzministers Kraliki?« fragten die Herren wie aus einem Munde. »Nein, ich bin das Minister selber.« »Ah!« Die beiden älteren Herren machten Platz, man setzte sich und sprach von allerlei. Dann kam's zum Singen, nach etlichen Kelchen zur Bruderschaft. Bela, der Älteste, Familienname tat nichts zur Sache, hielt ein Speech auf seine Exzellenz. Hortobägi antwortete mit einigen herzlichen Worten und einem Hoch auf die Steuerkraft der Bürger. Die beiden Herren waren sichtlich geschmeichelt. Hortobägi ließ noch einmal auf der Donau, auf der Theiß spielen und versprach dem Primgeiger eine Hofratsstelle im Ministerium. So kam das Gespräch auf den Dienst. Seine Exzellenz schilderte ihn sehr einfach. »Von 8 bis 11 schreibe ich Steuern aus. Von 11 bis 1 kommen die Hofräte und zählen mir den Papiergeld vor. Dann um 1 gehe ich wieder auf die Reitschule. Ich nenne meinen Kanzlei nämlich Reitschule, weil ich immer um die Schreibtisch herumlauf.« »Ach so, darum.« »Jo, dann mach ich bis abends Staatsschulden und schreib Mahnbriefe an die Leit, wo es mit Steuern im Rückstand sind. Sie seien doch ihre Verpflichtungen bis hierher immer pünktlichkeitlich nachgekommen, meine Herren?« »Immer«, versicherten die beiden. »Das freut mein Herz von Herzen. Mancher ist in diese Bezüglichkeit ohne Gewissen. Der Rothschild zum Beispiel ist jetzt mit Heite mit eingeschlossen 8 Millionen ganz allein für Hundesteuer schuldig. Ungerechnet das andere. Umso mehr bin ich geentzückt von die Ordnungslieblichkeit von meiner verehrten neuen Freindeln.« Die Freindeln verbeugten sich, wobei der eine nur schwer wieder hochkam. »Zu wenig Gymnastik«, schalt Hortobägi. »Belieben Sie mich zu ansehen. Ich übe täglich mit mir. Aber ich könnte auch wetten, dass ich imstande bin, mit meiner rechten Sporen linken Ohr zu kratzen.« »Nicht möglich, Exzellenz.« Die Wette kam zustande. Hortobägi zog seinen Schuh aus und kratzte sein linkes Ohr. »Pardon, Exzellenz«, wandte Bela ein, »es war vom Kratzen mit Sporen die Rede.« 100 Hektoliter Teufel, da hab ich vergesst, dass ich nicht bin in Uniform.« »Wie, haben die Finanzminister Sporen zur Uniform?« »Het, weißt du das nicht? Mit was möchten's sonst zu immer erneuter Tätigkeit anspornen des ganzen Staatsmechanismus, Stechmasochismus, niederträchtiges Wort, Staatsmechanismus?« Aber es half nichts. Der Korb Sekt musste gezahlt werden. Der Älteste war hungrig geworden und bestellte Eier mit Kaviar. Als er anfing zu essen, winkte Hortobägi den Primgeiger herbei und ließ den Radetzky-Marsch spielen. Der ältere Herr aß ruhig weiter. Das war nicht ganz in Hortobägis Sinne, den die verlorene Wette und die Gemütskrankheit kampflustig gemacht hatten. »Ich bitte mir aus, dass Radetzky-Marsch zu Ehren von Vater Radetzky stehend angehört wird.« »Wieso? Wozu?« fuhr der andere auf. »Hauptsächlich, weil ich es haben will, und dann auch aus kaiserlichem und königlichem Patriotismus.« »So? Na gut. Zigeuner, komm her. Da hast du 100 Gulden. Spiel bis Mittag die Volkshymne. Ich hoffe, dass seine Exzellenz sie stehend anhören wird.« Als Horto Bägi am nächsten Morgen mit heftig schmerzendem Kopfhaar aufstand und sich zur Meldung ankleidete, war es ihm immer so, als habe er heute Nacht irgendwo einen großen Krawall gehabt. Er konnte sich bloß nicht erinnern, wo. Doch ja, bei Xixei, mit einem älteren Herrn. Wie hieß er denn schnell? Bela. Herrgott, wenn der nun am Ende den Finanzminister fordert. Na, geschehen ist geschehen. Otto Baggy machte sich fertig, kletterte in einen Fiaker und fuhr in die Kaserne, um sich bei dem neuen Regimentskommandanten zu melden. Als er die Türe des Dienstzimmers öffnete, da stand am Fenster in Uniform der alte Herr von gestern. »Herr Oberst«, stammelte Otto Baggy und kramte entsetzt in seinem deutschen Sprachschatz nach dem nächsten Worte, vergebens. Herr Oberst von Bellaveri fuhr leicht zusammen und meinte, »Sie sind offenbar der zutransferierte, gemütskranke Herr Oberleutnant, ja? Dann danke ich für die Vorstellung, ich weiß schon. Was Ihre Pflicht und Schuldigkeit in meinem Regiment ist, brauche ich Ihnen wohl nicht auseinanderzusetzen. Nur eins, Herr Oberleutnant, ich liebe es nicht, wenn man zu viel redet. Ein guter Husar kämpft mit dem Arm und hält das und Plauschen hasse ich. Das ist meine Gemütskrankheit. Ich glaube, wir verstehen uns, Herr Oberleutnant. Ende von Abschnitt 1.